Kapitel 4, Übung A5. Hören und lesen Sie den Text. Das Frühstücksbuffet. 70% der Menschen möchten im Hotel ein Frühstück in Buffetform. Das Frühstücksbuffet kommt ursprünglich aus Amerika. Auch Gäste aus Deutschland essen im Hotel gern ein englisches oder amerikanisches Frühstück mit Käse, Schinken, Wurst, Eiern, Tomaten, Obst und Joghurt. Im Gegensatz zu diesem reichhaltigen Angebot besteht ein deutsches Normalfrühstück oft nur aus Kaffee oder Tee, Brötchen, Butter und Marmelade. In vielen Hotels kostet das Frühstück ca. 20 Euro. Im Hotel Adlon in Berlin bezahlt man 40 Euro. Doch der Service ist nicht immer gut. Manchmal gibt es auch in teuren Hotels beim Frühstück unfreundliches Personal, kalte Eier oder altes Brot.